We come each year to stand alongside those who loved and lost the most, to bear witness to the day which began like any other and ended as none ever has. Wir kommen jedes Jahr, um an einen Tag zu erinnern, der wie jeder andere begann und wie kein anderer zuvor endete. So Michael Bloomberg, der Bürgermeister von New York City, am 11. September des vergangenen Jahres, kurz nach dem Glockenklang um 8.46 Uhr, der den Einschlag des ersten Flugzeugs in das World Trade Center markierte. Deborah Ann DiMartino. Michael Louis D'Agostino. Matthew Diaz. Die Glocke, die Reden, die Namen der Opfer, die Trauermusik, sie werden auch in diesem Jahr nicht fehlen. Und auch wenn Ground Zero 10 Jahre nach den Anschlägen auf den ersten Blick noch immer eine Baustelle ist, wo Presslufthämmer dröhnen, Zement gegossen wird und neue Bürotürme entstehen, es ist nicht länger nur eine Baustelle. Für die Angehörigen ist dieser Platz seit 10 Jahren ohnehin heiliger Boden. Vor allem für diejenigen unter ihnen, fast 40%, die ohne sterbliche Überreste erinnern müssen. Doch auch für alle anderen wurde pünktlich zu diesem Jahrestag das Mahnmal geschaffen. Noch ist es durch Zäune abgeschirmt. Am Sonntag soll es eröffnet werden. Reflecting Absence, so der Name des Denkmals, übersetzt etwa Nachdenken über das, was fehlt. Auf den Grundflächen der ehemaligen Zwillingstürme sind 2 quadratische Becken entstanden, 60 Meter breit, 9 Meter tief. Wasser fließt die Wände entlang. In das Becken am Rand sind die Namen aller knapp 3000 Opfer des 11. September zu lesen, darunter die von 343 Feuerwehrmännern. Dan Prince ist ehemaliger Feuerwehrmann in New York. Er erinnert sich an die Zeit unmittelbar nach 2001 und unterstreicht diesen internationalen Aspekt der Anschläge in seiner Stadt. Man konnte damals auf einer Plattform die Arbeiten verfolgen und man sah die Flaggen der Länder, die Tote zu beklagen hatten. Jedem wurde klar, dass dies kein Anschlag auf New York war, nicht einmal nur auf Amerika. Es war ein internationaler Akt von Terrorismus und Mord. Michael Wertz ist Sozialwissenschaftler am Center for American Progress in Washington. Das war einer der zentralen Attraktionspunkte für die Verbrecher des 11. September, das kulturelle Herz einer Zukunftsgesellschaft zu treffen, nämlich die Stadt, die den lebenden Beweis tagtäglich dafür antritt, dass ein Leben verschiedener nationaler Herkünfte, ethnischer Traditionen, religiöser Überzeugungen durchaus möglich ist. It's the capital of the world. Of course I like living in New York City and I wouldn't want to live any place else. New York ist Welthauptstadt, sagt Kevin Madigan und schüttelt den Kopf angesichts der Frage, ob er noch immer gerne hier lebt. Madigan ist Pfarrer in St. Peter nahe Ground Zero, die älteste katholische Gemeinde im ganzen Bundesstaat. Seine Kirche wurde in den ersten Stunden zur Leichenhalle. 30 Opfer wurden dort vorübergehend hingebracht. Der Stadtteil hat sich nicht nur erholt, sagt Madigan. Die Einwohnerzahl hier habe sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Eine der beliebtesten und teuersten Gegenden der Stadt, wo Wohnungspreise nicht nur nach Quadratmetern, sondern aufgrund hoher Decken umfunktionierter alter Gebäude nach Kubikmetern berechnet werden. Man muss es sich also leisten können. Die Gedenkfeiern in New York dominieren diesen 10. Jahrestag. Dabei wird auch in Shanksville, Pennsylvania gebaut, dort wo das 4. Flugzeug, United 93, auf ein Feld stürzte, nachdem Passagiere den Kampf mit den Terroristen an Bord riskierten. 40 weiße Marmortafeln, aufgestellt in Flugrichtung, erinnern an den Ort, an dem zufällig Weltgeschichte geschrieben wurde. Auch dieses Mahnmal wird jetzt nach 10 Jahren offiziell eröffnet. Doch schon bisher kamen etwa 160.000 Besucher im Jahr. Jeff Reinbold beim National Park Service für das Denkmal verantwortlich. For a lot of people going to Lower Manhattan. Viele Amerikaner kommen nicht mal schnell nach Manhattan, ein Ort, der bedrohlich wirken kann. Auch das Pentagon ist kein natürliches Besuchsziel. Nichts wirkt bedrohlich an einem Feld in Pennsylvania. It's easy to visit. There's nothing threatening about a field in Pennsylvania. Some of the debris that we found. Connie und Sam Stevanos wohnen nur wenige hundert Meter vom Absturzort von Flug 93 entfernt. Sie zeigen Aschereste, mehrere Plastiktüten voll haben sie auf ihrem Grundstück eingesammelt. Viel mehr blieb nicht zu tun. Die ganze Einfahrt sei schwarz gewesen, erzählt Connie. Es traf sie bis ins Mark. But when I pulled in and I saw the driveway and I saw him with the garbage bags putting stuff in it, as I opened the door, it just, you know, it just hit me. Tun sich die Amerikaner schwer mit dem Gedenken an 9/11? Zbigniew Brzezinski, mit 83 Jahren einer der erfahrensten Kenner der US-Außenpolitik, schaut von seinem Büro von der K Street in Washington auf den Verkehr unter ihm. In den 70ern war er nationaler Sicherheitsberater unter Präsident Jimmy Carter. Heute ist der 83-jährige Professor an der Johns Hopkins Universität und berät am Zentrum für strategische und internationale Studien. It may be in part that, but it may be also what I hesitate to describe. Das kann sein. Es kann aber auch an etwas liegen, das ich nicht exakt beschreiben kann. Es gibt zurzeit eine geschichtliche Unsicherheit über das Land, seinen Platz in der Welt und die Bedeutung bestimmter Ereignisse. Wir leben in Zeiten, die nicht mehr so übersichtlich sind wie im Kalten Krieg oder gar während des Zweiten Weltkriegs. In which issues are not as clear cut as they were during the Cold War and even more so. During World War II. Unsicherheit und Verunsicherung, diese beiden Worte fallen häufig am Ende einer Dekade, die so ganz anders verlief, als es anfangs aussah. Als George Bush nach einem beispiellos umstrittenen Wahlsieg im Januar 2001 die Präsidentschaft von Bill Clinton übernahm, deutete alles auf vergleichsweise rosige Zeiten. Wirtschaftlich, militärisch, machtpolitisch war Amerika unangefochtene Supermacht. Anstatt diesen Status zu genießen, mussten sich die Amerikaner wenige Jahre später mit Blick auf den Rest der Welt fragen, warum hassen die uns so? Eine Frage, die für viele im Land auch 10 Jahre später noch immer ohne Antwort ist, so Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund in Washington. Amerika hat sich ja traditionell als eine exzeptionelle Nation verstanden, als Hort der westlichen Werte. Der Anschlag von 2001 war im Grunde so ein bisschen sowas wie der Höhepunkt dieses Bewusstseins, weil er macht Amerika zum Opfer. Stattdessen ist was anders passiert in dieser Dekade. Während man ja auf einer moralisch hohen Position stand, man war ja der Angegriffene, ist dieser Glaube an die moralische Überlegenheit gewichen der Erfahrung von Abu Ghraib. Und auch, das darf man nicht vergessen, dem Zusammenbruch der Wahrnehmung des überlegenen westlichen amerikanischen Wirtschaftsmodells. Das heißt also, wir haben es ein Jahrzehnt später mit einer Selbstbewusstseinskrise, die Amerika in den Grundfesten erschüttert, zu tun und aus diesen beiden Elementen besteht, einer moralischen und einer systematischen Selbstbewusstseinsfrage. Diese Krise in Zahlen auszudrücken, ist einfach. Im Durchschnitt aktueller Meinungsumfragen sehen 74,4% der Amerikaner das Land auf dem Weg in die falsche Richtung. Diese überwiegende Mehrheit verdeutlicht, dass es sich hierbei nicht wie sonst so oft in den USA um eine Frage handelt, die entlang der tiefen Parteigräben unterschiedlich beantwortet wird. 2,5 Jahre, nachdem sich die Wähler mehrheitlich für einen Machtwechsel im Weißen Haus entschieden haben, zweifeln sie auch an Barack Obama. Dabei wäre es zu einfach, die Post-9/11-Dekade in die Zeit vor und nach George Bush einzuteilen. Der Rückblick nach 10 Jahren erlaubt die Dreiteilung. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Dieses präsidiale Diktum unmittelbar nach den Anschlägen steht für ein Weltbild, das nach Meinung von Zbigniew Brzezinski auch heute noch in weiten Teilen des Landes verbreitet ist. Seiner Meinung nach Ursache dafür, dass die wichtigste Lehre nach dem 11. September noch immer nicht gelernt worden ist. It succumbed to a rather dramatic oversimplification of that issue. Das Land ist einer dramatischen Simplifizierung erlegen, ausgedrückt durch die Worte von George Bush. Ich zitiere das hier wörtlich: Sie hassen Freiheit und Sie, das wurde in der Regel religiös beschrieben, heilige Krieger oder gar Muslime. So wurde ein umfassendes Verständnis der Bedrohung durch 9/11 untergraben und die Verpflichtung moderner pluralistischer Demokratien ohne Demagogie zu reagieren. And of the obligation modern pluralistic democratic society such as the United States to avoid demagogy in its response. Während der Krieg in Afghanistan noch weitgehend ohne innenpolitische Kontroverse und mit internationaler Abstimmung begann, eskalierte die erste Reaktionsphase schnell. Ein umstrittener Krieg im Irak führte zu Verwerfungen mit Partnern, die plötzlich als altes Europa abgestraft wurden. Das Lager in Guantanamo, sogenannte verschärfte Verhörmethoden, für Kritiker im In- und Ausland schlicht Folter und eine beispiellose Gesetzgebung zur inneren Sicherheit gehörten dazu. Doch die erste Zäsur kam nicht erst mit den Kongresswahlen 2006. 2006 oder den Präsidentschaftswahlen 2 Jahre später. David Cole ist Juraprofessor an der Georgetown-Universität. Bush II involved much less of these kinds of, you didn't have extraordinary rendition cases. The torture had essentially been stopped. Die zweite Amtszeit war weniger radikal. Es gab keine außerordentlichen Auslieferungen mehr. Es wurde nicht länger gefoltert. Militärkommissionen wurden reformiert, gerichtlich nicht autorisierte Abhöraktionen eingestellt. Die zweite Amtszeit von George Bush war stärker durch Recht und Gesetz bestimmt, nicht aus eigener Einsicht, sondern durch öffentlichen Druck oder durch Gerichte. Wir waren aber deshalb nicht weniger sicher als in der ersten Amtszeit von Bush. Not because the Bush administration wanted it to be, but because they were forced through public pressure, through judicial decisions, etc., to rein in their responses. We weren't any less safe in the second term of President Bush's presidency than we were in the first term. Pünktlich zum Jahrestag verteidigt einer der einflussreichsten Politarchitekten dieser Dekade seine Entscheidungen. An der Seite von George Bush hat Dick Cheney als Vizepräsident die amerikanische Antwort auf den 11. September in all ihren Facetten maßgeblich geprägt. Im Interview mit CNN war er vor einigen Tagen nicht bereit, im Rückblick auf seine 8 Amtsjahre auch nur einen einzigen Fehler zuzugeben. I think as a general proposition on the big decisions, I think we got it right. I think the Im Großen und Ganzen haben wir richtig entschieden. Viele der umstrittensten Maßnahmen, für die wir kritisiert wurden, das Abhörprogramm zum Beispiel oder die verschärften Verhörmethoden, haben Leben gerettet. Unter dem Strich gilt als Beleg für unseren Erfolg, es hat keinen weiteren Terroranschlag mit hohen Opferzahlen gegeben. Ich bin stolz auf unsere Politik. Ein Mea Culpa wird es von mir nicht geben. I'm proud of the policies we put in place. I think they did the job we intended for them to do. And I'm not inclined to make any mea culpas. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. Barack Obama in Kairo 2009, wenige Monate nach seiner Amtseinführung, auf der Suche nach einem Neubeginn der Beziehungen Amerikas zur islamischen Welt. Seine Wahl markiert die 3. Phase dieser Dekade nach dem 11. September. Doch während der neue Präsident im Ausland um islamische Partner wirbt, sehen sich Muslime in den USA auch 10 Jahre nach den Anschlägen noch immer in schwieriger Lage. Der politische Streit um ein islamisches Zentrum in New York, wenige Meter von Ground Zero entfernt, hat im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht. Das Projekt ist nach dem erbitterten Widerstand aus der Bevölkerung am ursprünglich geplanten Ort vom Tisch. Doch Imam Osama Balul trennen Tausende von Kilometern von Ground Zero. Er leitet die Gemeinde in Murfreesboro, Tennessee. Auch dort wird seit einem Jahr um eine neue Moschee gestritten. Auf der Straße, vor Gericht. Hier in der Provinz ist Islamophobie 10 Jahre nach dem 11. September offen zu besichtigen. Es ist schlimmer denn je, sagt der Imam im Interview. I can sense that what we've been dealing with since 2 years ago, not only in Tennessee, but in America, it's a movement. The Muslim did not even experience such a movement in the time of September the 11th. Sally Wall gehört zu denjenigen, die den Widerstand finanzieren. Die frühere Immobilienmaklerin macht keinen Hehl aus ihrem Misstrauen gegenüber Muslimen. Their religion teaches them they can murder, cheat and steal as long as they're doing it in the name of Mohammed, and I'm the infidel, so they can do it to me. That's really how I look at it. Ihre Religion erlaubt Mord und Diebstahl, solange es im Namen Mohammeds geschieht. Ich bin in deren Augen eine Ungläubige. Ich könnte Opfer werden. So sehe ich die Dinge, sagt sie. Sozialwissenschaftler Michael Wertz in Washington ist skeptisch. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das eine mehrheitsfähige Position ist in den Vereinigten Staaten. Selbst wenn es konservative Auswüchse gibt und ein Segment der amerikanischen Gesellschaft, das sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 5% und 8% bewegt, diesen konservativen Ideologien, die sich in der Tea Party ausdrücken, anschließen. We reject as false the choice between our safety and our ideals. Die Wahl zwischen unserer Sicherheit und unseren Idealen ist schon im Ansatz falsch, versicherte Barack Obama in seiner Antrittsrede 2009. Vieles wollte er anders machen im Antiterrorkampf. Gerade in diesem Bereich musste er empfindliche Niederlagen einstecken. Dazu gehört allen voran sein Scheitern in der Guantanamo-Frage. Das Lager existiert auch heute noch. Zu groß ist der Widerstand im Kongress. Übrigens Widerstand in beiden großen Parteien. Professor David Cole von der Georgetown-Universität. They're doing what's easy as a politician, which is, again, kind of not in my backyard politics. Die Politiker machen es sich leicht. Keiner will die Häftlinge in seinem Wahlkreis und sicher bekommen sie Applaus dafür, doch das ist kurzsichtig. Das Lager ist ein Symbol für Rechtlosigkeit, für Folter. Selbst ehemalige Amtsträger wie George Bush und Condoleezza Rice sagen, es sei besser, das Lager zu schließen. So David Cole, der dem Präsidenten insgesamt gute Noten ausstellt für sein Bemühen, die Freiheit zu verteidigen, ohne sie gleichzeitig aufzugeben. Er sieht in diesem Bereich die wichtigste Herausforderung und warnt vor der Macht rund um das nach dem 11. September geschaffene Heimatschutzministerium. The most long-term effect is going to be the consequence of having created this. Die größte Langzeitwirkung betrifft die Folgen dieses neuen Apparats mit gewaltiger Macht. Heimatschutz, Pentagon, private Auftragsunternehmen, sie alle werden sich in Zukunft bei jeder Entscheidung für mehr Sicherheit einsetzen und es wird kaum Stimmen geben, die sagen, was ist mit den Bürgerrechten? Broader security measures, and you have very few, if any, voices saying, wait a minute, what about civil liberties, what about privacy? Auch die Autoren der offiziellen 9/11-Untersuchungskommission sehen deutliche Defizite. In ihrem Abschlussbericht 2004 hatte die Kommission 41 Empfehlungen ausgesprochen. Es wurden erhebliche sicherheitsrelevante Fortschritte gemacht, konstatieren sie jetzt, 10 Jahre später, insbesondere durch die engere Vernetzung von Behörden wie FBI und CIA. Doch bei 9 der 41 Punkte sehen die Experten dringenden Handlungsbedarf. 3 Beispiele. Die 2004 formulierte Forderung nach einem Aufsichtsgremium zum Schutz von individueller Freiheit und Bürgerrechten ist weitgehend ins Leere gelaufen. Noch immer gibt es keine klare Kommandostruktur der unterschiedlichen Geheimdienste. Und nach wie vor arbeiten Polizei und Rettungskräfte im Krisenfall noch immer mit unterschiedlichen Kommunikationsnetzen. Angesichts des gewaltigen Aufwands der letzten Jahre klingt Lee Hamilton, der Kommissionsvorsitzende, ernüchternd. Wie wahrscheinlich ist ein weiterer Anschlag, wurde er von PBS gefragt. I think it's inevitable that they will succeed. Es ist klar, dass sie irgendwann Erfolg haben werden. Die Technik ist vorhanden, die Absicht offensichtlich. Das Problem des radikalisierten Einzelgängers im eigenen Land ist als Terrorgefahr hinzugekommen. Weitere 10 Jahre ohne einen Anschlag, das wäre sehr, sehr großes Glück. If we were able to get by another 10 years without an attack. Am Ende dieser Dekade beginnen sich die Konfliktlinien zu verschieben. Die amerikanischen Truppen kehren zurück aus dem Irak und aus Afghanistan. Barack Obama beendet die Kriege, die sein Amtsvorgänger als Antwort auf den 11. September begonnen hat. Der Tod Osama bin Ladens hat in diesem Sinne wertvollen politischen Spielraum für den Präsidenten geöffnet. Vermutlich verlaufen die Fronten in den kommenden Jahren im Landesinneren. Zwischen rechts und links, zwischen Isolation und Öffnung, zwischen Ängstlichen und Optimisten, zwischen Arm und Reich. Vor dem Hintergrund vieler Unsicherheiten bleibt eine Gewissheit. Ein neuer Anschlag könnte binnen Sekunden völlig neue Realitäten schaffen.